kapierst nicht, worum es geht. Nein. Geisel, Susi! Du kapierst nicht, worum es geht. Mein Name ist Oliver Kalkofe, ich bin... Geisel! Ich möchte nichts, nicht das Geringste von dir hören. Weiß ich nicht, genauso das, was man Comedian oder Satiriker oder sonst irgendwas nennt. Man kennt mich vielleicht aus Kalkofes Mattscheibe oder Neues vom Wichser. Ich interessiere mich nicht für deinen Job. Und mein Klassiker ist der Film Die üblichen Verdächtigen, The Usual Suspects. Wer ist Kaiser Susi? Nach dem plötzlichen Stimmungsumschwung zu urteilen, Mr. Kind, glaube ich, dass Ihre Geschäftsfreunde es Ihnen erklären können. Ich bringe Ihnen einen Auftrag von Mr. Susi persönlich. Ein Befehl. Viel mehr. Wieso Befehl? Für mich war dieser Film seit langer Zeit, als ich den gesehen habe, mal wieder etwas, wo ich wirklich meine Liebe zum Film und zum Kino neu entdeckt habe. Ich habe den im Kino in Frankreich gesehen, wusste noch nichts von dem Film und wurde so überrascht, weil der so viele wunderbare Ideen, Wendungen hat. Ein Drehbuch, was nicht umsonst ja mit dem Oscar auch ausgezeichnet wurde, weil das einfach fantastisch ist. Ich persönlich glaube an Gott. Und das Einzige, wovor ich mich fürchte... ist Kaiser Susi. Und dabei ist er so stimmig gemacht, ist wirklich bis ins kleinste Detail passend und rund von der Darstellung, vom Soundtrack, von allem her, dass er mich komplett innerhalb weniger Minuten so in den Sog gezogen hat und ich wirklich so dieses Gefühl hatte, ich kam aus dem Kino, ich war sprachlos. Kaiser Susi ist nur eine Tarnung. Wie du gesagt hast, eine Gespenstergeschichte. Und dachte, ich möchte jetzt nur mit jemandem darüber reden und ich möchte den Film nochmal sehen. Aber ich kenne Keaton. Und irgendwo da draußen zieht jemand für dich die Drähte. Ich wusste so danach, das ist für mich ein absoluter Klassiker der Filmgeschichte, der mich mein Leben lang begleiten wird. Und das hat er auch bisher getan. Ich kapier's nicht. Sag mal, du redest doch im Moment mit diesem Krüppel aus New York. Ja. Hat er den Namen Kaiser Susi erwähnt? Wen? Vertrau mir einfach mal. Das ist wirklich genau, dass so hintergründig nochmal vorgeführt wird, was eigentlich Film ist. Also ein Film, der uns eigentlich sowieso etwas vorspielt. Wer ist Kaiser Susi? Das nimmt man aber als Realität und wenn dann plötzlich die Realität am Ende in Frage gestellt wird und man sich als Zuschauer fragen muss, wie, ich habe jetzt diesen Film gesehen, der ist allerdings auch wahrscheinlich nur gelogen, was stimmt denn wie und außerdem ist das Ganze ohnehin ein Konstrukt. Es gibt keinen Kaiser Susi. Das ist eine Frage, die ich wirklich extrem spannend finde, weil das ist sehr, sehr vielschichtig und man kann einen, wenn man so einen Film hat, der einen so zum Diskutieren und Nachdenken anregt, aber einer inneren Logik folgt. Kein Mensch hat geglaubt, es gäbe ihn wirklich. Kein Mensch kannte ihn selber oder auch bloß irgendwen, der mal für ihn gearbeitet hat. Das fand ich daran so toll. Also, dass man merkt, am Ende ist jeder mit diesem Film alleine. Also jeder muss selber seine Lösung dafür finden. Und das ist eine ganz große Kunst, wie ich finde. Es ist ja auch faszinierend, dass bei dem Film die gleiche Person den Schnitt und die Musik gemacht hat. Nämlich John Ottman, der inzwischen auch noch viele andere tolle Soundtracks gemacht hat. Aber einer der Filme, wo ich finde, dass man wirklich merken kann, wie sehr beides zusammengehört. Also der Film, wie die Stimmung, das eine, das Bild, die Stimmung von der Musik und umgekehrt tragen kann. Und es ist ein großartiger Soundtrack. Vor allem das Hauptthema, was sich auch immer wieder weiter durchzieht, was also klassisch ganz ruhiges Klavierthema eigentlich nur ist und ganz schwermütig und einem schon so ein seltsames Gefühl gibt von, ja, es ist mysteriös. Das ist wunderbar gelöst. Und wenn man den ganzen Film sieht, dann wird man das merken, wie die Bilder und die Musik wirklich aufeinander zugeschnitten sind. Das ist eben klasse. Das hat man selten, dass der Komponist auch den Schnitt von einem Film macht. Wie geht's denn, Keaton? Ich kann meine Beine nicht mehr fühlen. Kaiser.